Über zum Teufel! Kapum, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kapum, Junge. Heute reden wir über ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Über eine Spielereihe, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar die Desperados-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Lokführer eingeladen, den wir nachher überfallen werden. Hallo. Ich bin schon pleite. Warum? Da gab es vorher schon so eine Session, die hat dann einen Quickload gemacht. Ah, verdammt. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey, Markus. Hey. Wie bist du zu Desperados gekommen und was hast du alles von Desperados gespielt? Also demnächst will ich Lohn für die Antwort, die immer wieder fast dieselbe ist bei solchen Spielen. Ich schon das Schuld gewesen. Ja, es war in der Sammlung meines Dads, Desperados 1. Ich habe es nie auch nur eines Blickes gewürdigt, bis du mal gesagt hast, Markus, das ist voll das gute Spiel. Ja, aber ist hier Schießen auch. Und Cowboys und... Nee, das hat was mit Strategie, Züge planen und... Oh... So bin ich zu Desperados gekommen. Ja, wer die Spielereihe Desperados nicht kennen sollte, das ist eine western-thematische Echtzeit-Strategiespielreihe und wurde ursprünglich von dem deutschen Entwickler Spellbound entwickelt. Spellbound war eine großartige Firma, die gibt es leider nicht mehr. Die haben großartige Spiele entwickelt, wie Desperados, Robin Hood... Und leider am Ende Arcania. Gothic 4. Ja. Aber davor Airline Tycoon, was eigentlich ziemlich witzig war. Und ein Perry Roden Adventure. Wieso auch nicht. Ich bin damals auf Desperados aufmerksam geworden, weil ich habe damals unglaublich viele Spielezeitschriften gesammelt. Und irgendwo war da eine Demo drauf. Vom ersten Teil. Und vom ersten Teil habe ich mir diese Demo installiert. Das Spiel kam übrigens raus am 23. April 2001. Oh, nicht Dezember. Ist leider nicht. Ist eine Weile her. Und Alter, das ist echt eine Weile her. Ach du Scheiße. 21 Jahre. Fast. Damn. Und habe mir damals die Demo von der CD installiert. Und habe diese Demo gespielt und hatte unglaublich viel Spaß damit. Weil diese Demo ist komplett losgelöst von der eigentlichen Hauptkampagne. Das heißt, es ist eine extra Mission, die extra designt wurde, nur um eine Demo draus zu machen, was ich sehr interessant finde. Und so hat man halt die zwei Charaktere, die man dort kennengelernt hat. Das waren einmal John Cooper und Doc Arthur McCoy. Mit denen bist du durch die Gegend gelaufen und hast eine komplette Stadt sozusagen auseinandergenommen. Und das Witzige an dieser Demo war, du konntest halt deine ganzen Fähigkeiten testen und du konntest diese komplette Mission abschließen. Und das Witzige an der kompletten Demo war, ich habe mich in eine Ecke gestellt, habe einen Schuss abgefeuert und habe gewartet, bis alle kommen. Und haben alle umgenietet in der Ecke. Aber das ist doch keine Strategie. Das hat doch nichts mit Taktik zu tun. Doch, man musste genau aufpassen, wo man sich hinstellt, weil man sonst erschossen wurde. Ja, man musste sehr schnell nachladen, weil immer wieder Leute nachgeritten sind. Und so habe ich im Prinzip die Hälfte des Dorfes schon mal niedergelegt, bevor ich ins Dorf rein bin. Aber dann hatte ich ja kein einziger Schritt in dieser Demo mehr irgendwie zum Verlieren gebracht. Doch schon, weil du musstest ja noch, es sind ja nicht alle Leute zu dir gekommen. Aber so hatte ich halt die Idee damals, das müsste doch eigentlich funktionieren. Und es hat funktioniert. Also es hat wunderbar funktioniert. Ich fand das eigentlich eine ziemlich witzige Idee. Okay. Dass es tatsächlich so funktioniert hat. Ah, und dann habe ich mir tatsächlich im selben Jahr vom Munde abgespart das Spiel selbst gekauft. Ich habe Geld gesammelt, weil es war wieder mal zu dem Zeitpunkt, wo wir noch Schüler waren, kein Geld hatten und dann habe ich Geld zusammengekratzt und habe es mir halt dann gekauft. Und ich habe es niemals bereut. Da hast du mir echt immer leid getan. Ich musste es nur spielen. Ja, ich hatte halt niemanden, der Sachen kauft, die ich dann spielen kann, sondern ich musste mich immer selber darum kümmern. Entweder ich habe sie ausgeliehen bekommen, gefunden oder mir selber gekauft. Aber das habe ich echt nicht bereut, weil das ist eine großartige, absolut fantastische Spielereihe, finde ich. Und auch das Setting, also auch das Western-Thema ist richtig, richtig gut aufgegriffen worden. Ja, man muss Western-Fan sein, das auf jeden Fall. Ich liebe Western, aber ich hatte halt zu der Zeit keinen Bock auf so reine Shooter im Western-Sinne. Mhm. Und ich habe es vom Cover her immer für den Shooter gehalten. Bis du mir eben gesagt hast, dass das ein Strategiespiel ist. Und dann habe ich mich sofort verliebt. Also, Soundtrack war genial. Und das gesamte Western-Setting. Oh, ich habe es geliebt. Ich habe es auch absolut geliebt. Also, es ist ja von dem Cover her ist es aufgemacht wie so, tatsächlich wie so ein alter Western. Ich bin auch ein sehr großer Western-Fan. Es ist tatsächlich aufgemacht, du siehst ja diese ganzen Figuren in einer Reihe vor so einer typischen Western-Stadt, halt solche Steingebäude. Und halt in schön und orange, und es sah ganz gut aus. Und der Hauptcharakter sah nicht nur aus wie Bruce Willis auf dem Cover, sondern hatte in der deutschen Sprache sogar die deutsche Stimme von Bruce Willis. Echt? War das die Stimme von Bruce Willis? Ja, und Thorsten Münchow. Thorsten Münchow ist das. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich auch ihn gesprochen hat, aber ich glaube schon. Also er hat auf jeden Fall gesprochen, Antonio Banderas, Benton Fraser. Und er klang für mich einfach wie Bruce Willis. Aber auf jeden Fall hat er es ziemlich gut hingekriegt. Und ja, er wurde auch sehr stark Bruce Willis nachempfunden. Ja. Sehr, sehr, sehr, sehr stark Bruce Willis nachempfunden. Was ich auch sehr cool, was ich auch nicht schlimm fand, weil es hat auch schon so gepasst. Und wir hatten lange keine Western-Filme mehr mit Bruce Willis. der mittlerweile leider seine Karriere aufgehört hat. Also hat seinen Nagel gehängt, jetzt zu dem Zeitpunkt. Und hat halt, ja, hat er jetzt aufgehört. Und da die Rolle von John Cooper ähnelt extrem Bruce Willis. Macht aber nichts, hat trotzdem, finde ich trotzdem cool. Und das hat auch so diesen Charme noch so ein bisschen erweitert, finde ich. Also storytechnisch ist es halt, also die Handlung findet in New Mexico statt, im Jahre 1881. Viele Züge wurden in den letzten Monaten von einem mysteriösen, gewalttätigen Banditenboss namens El Diablo ausgeraubt. Die Eisenbahngesellschaft Twinings & Co. Bietet ein Kopfgeld in Höhe von $50,000 für jeden, der El Diablo schnappt. Kopfgeldjäger John Cooper, den spielst du, das ist sozusagen der Hauptrolle, nimmt sich der Aufgabe an, trotz der Einwendung eines schlecht gelaunten und verachteten US-Marshals Jackson. Cooper stellt jedoch bald fest, dass die Mission sich jetzt schwieriger herausstellen könnte, als er annahm. So plant er, eine Gruppe bestehend aus alten Partnern zu bilden und sie eben bei der Mission unterstützen. Das heißt, es ist dieses typische One Last Time in Western. Also ein letztes Mal noch, dass er seine ganzen Leute zusammensammelt. Und du kennst auch solche Western, wo ein Typ über sich eine Stadt reitet und sich die zwei Leute sich treffen, also er und noch jemand anderes, und sich dann wiedererkennen und dann beste Freunde sind und die dann auf gemeinsam mitgehen, nachdem er denen erklärt hat, was er vorhat. Das ist eigentlich die Hauptstory von dem Spiel. Bin ich zumindest. Also. Oder? Ja. Und so sammelt man halt seine ganzen Freunde zusammen, wie zum Beispiel als allererstes Sam Williams, ein Afroamerikaner. Der fasziniert ist von Sprengstoff. Den sammelt man auf einer Farm wieder. Aber er hat nie genug dabei von dem Zeug. Ja, er hat nie genug Sprengstoff dabei, das stimmt. Er ist fasziniert von Sprengstoff, schweren Waffen und hübschen Frauen. Seine ausgelassene, rechthaberische Art kollidiert nicht selten mit Doc McCoy, den er als nächstes holt. Und zwar Dr. Arthur Doc McCoy. Er heißt nicht umsonst McCoy, weil er ja Arzt ist. Oh, das hat, glaube ich, damals jeder verstanden, ne? Ja, ich nicht. Ja, du bist auch kein Trekkie. Der Scharfschütze und gleichzeitig Arzt der Gruppe, der hält nicht sonderlich viel aus, den kannst du schon im Hintergrund stehen lassen, der kann schön mit seiner Scharfschützengewehr von weit weg schießen und halt Leute umnieten, was ich auch ganz cool finde. Hat auch einen Haufen, was hat er noch gehabt? Noch so Sachen, so Fläschchen, die er auf Leute schmeißen konnte. Und Glasfionen, die geworfen oder mit einem Heliumballon getragen werden konnten. Richtig. Er ist in der Lage, bewusstlose Charaktere zur Besinnung zu bringen und ihre Wunden zu heilen. Und sein Trenchcoat kann benutzt werden, um eine Vogelscheuche aufzustellen, die dann als Doppelgänger oder Lockvogel herhalten kann. Richtig. Und er konnte, ich glaube, als einziger Dietrich hier benutzen. War das John McCoy? Hat... Ja, das war mit John. Das war McCoy. John der hatte seine Uhr, mit der man Leute ablenken konnte, eine Taschenuhr, die du im Tutorial gekriegt hast. Er hatte sein Messer, mit dem er Messer werfen, mit dem er auf Leute werfen konnte. Er konnte Tote tragen oder Bewusstlose tragen. Und hatte halt seinen Sechs-Shooter. Seinen Revolver. Sam konnte Sprengstoff schmeißen. Hatte einen Sack mit einer Klapperschlange, den man so Pferde aufschrecken konnte oder auch Leute umbringen konnte, indem man sie damit angelockt hat. In bestimmten Fässern konnte er TNT-Fässer benutzen. In bestimmten Missionen konnte er TNT-Fässer benutzen. Er hat eine Winchester gehabt mit 12 Patronen und er ist einer von zwei Charakteren, der eine Gatling Gun benutzen konnte, das weiß ich noch. Das war auch ziemlich cool. Und dann traf man natürlich auf die typische Frau der Gruppe, und zwar Kate O'Hara, eine irisch-amerikanische professionelle Glücksspielerin. Kate wird von Cooper, Sam und McCoy in Baton Rouge gerettet, nachdem sie wegen Betrugs beim Kartenspiel erwischt wurde. Sie ist so schön wie verführerisch, jedoch in übertriebenem Maße selbstsicher. Die Eigenschaft, die sie mehrfach in Schwierigkeiten bringt. Wie auch bei Cooper findet ihr Tutorial in einer Stadt statt. In derselben Stadt, glaube ich, sogar, wo du die Uhr kriegst, nur halt am Abend. Kate besaß in dem Teil Pokerkarten, um Wachen abzulenken. Ein Spiegel, mit dem sie Leute blenden konnte. Eine kleine Knarre, ich glaube mit zwei Schuss. So diese also typische die kleine... Die hatte auf jeden Fall nie sehr viel Schuss. Also die, wenn mal entdeckt wurde, holy moly. Ja, die hat man auch immer ganz weit hinten gelassen. Aber die konnte Leute ablenken. Deswegen musste sie immer das weit vor, aber sie durfte halt nicht entdeckt oder erwischt werden. Ja, die konnte diesen kleinen Spiegel, den sie hatte, auch zum Anzünden von den TNT-Fässern nutzen. Aus der großen Reichweite. Sie kann Männer anlocken, wenn sie an ihrem Strapsgürtel gespielt hat und sie schließlich bewusstlos treten. So. Das ist super. John konnte noch Leute K.O. hauen, stimmt. Ihr Tritt ist schneller und effektiver als Johns Faustschlag. Eine selten genutzte Fähigkeit sind zudem die Verkleidungskünste. Sie ist außerdem der einzige Charakter, der auf lauten Unterboden automatisch schleicht, weil sie dauernd Stiefel anhat. Deswegen schleicht sie die ganze Zeit. Dann gab es noch den guten Pablo Sanchez. Sehr klischeehaft, der Name auch irgendwie. Welcher Name war jetzt nicht klischeehaft? Ja, stimmt. Ein mexikanischer Bandenführer, spanischer Abstammung. Sanchez ist einer von den ersten der vier Charaktere in New Mexico gefangen genommen. Da sich vermuten, er sei an seinen Zugüberfällen beteiligt. Als der Gruppe gewusst wird, dass Sanchez unschuldig ist, befreien sie ihn aus der Festung Fortessa. Das ist eine riesengroße Festung. Das war eine Arbeit, da durchzukommen. Boah, ich erinnere mich an die Mission. Von ganz unten bis nach ganz oben, in der er gefangen gehalten wird. Sanchez ist laut, aufdringlich und mehr ein Mann von Muskeln anstatt Hirn. Das stimmt. Seine ungeheure Kraft sowie seine Kenntnisse über El Diablos Organisation erweisen jedoch als durchaus nützlich für das Team. Sein Tutorial spielt in New Mexico in einer Festung. Sanchez hat stets Tequila dabei, mit welchen er Feinden anzieht und sie berauschen werden. Hat er nicht immer auf dem Boden gestellt, die Tequila-Flaschen? Ich glaube, ja, richtig, ja. Er kann seine Feinde ebenfalls eines Yes davor gaukeln. Was macht, sollte er so veranlasst, sich ihm zu nähern? Das weiß ich auch noch, dass er sich so hinlegt, so, erstmal für Yes. Dann kommen sie zu ihm hin und dann durch einen Rundumschlag von ihm betäubt werden. Das weiß ich auch noch. Sobald sie in Reichweite sind. Außerdem, der konnte Steine auf recht große Distanz werfen, um Gegner zu betäuben. Und hatte eine abgesägte Schrotflinte, die mehrere Ziele nur mit einem Schuss erledigt hat. Das weiß ich auch noch. Aber nur aus kurzer Distanz. Wie Sam kann auch er Gatling Guns benutzen und sie aufgrund seiner enormen Kraft sogar tragen. Indem er sie aus der Haltung reißt. Das war auch ziemlich cool. Da kannst du mit ihm dann sozusagen auf den, also mit der Gatling Gun in der Hand auf einem Platz laufen. Und alle richtig schön klischeehaft in so einen alten Western wegballern. Das ist auch eins der geilsten Fähigkeiten. Betritt Sanchez ein Gebäude, in dem sich drei oder weniger Feinde verbergen, verprügelt er sie bewusstlos und schmeißt sie raus. Das weiß ich auch noch. Dank seiner Stärke ist es ihm auch möglich, zwei Bewusstlose oder Tote auf einmal zu tragen und schwere Hindernisse zur Seite zu schaffen. Das war aber ganz praktisch, um den Weg freizuräumen, dass irgendwelche Wachen diese bewusstlosen Leute nicht gefunden haben. Ja, das fand ich auch ziemlich cool. John konnte, glaube ich, auch einer der wenigen sein, der die ganzen Leute gefesselt hat. Das weiß ich auch noch. Wenn du so K.O. gehauen hast, die Gegner sind so immer wieder aufgewacht. Und dann gab es noch Mei Yang, ein chinesisches Mädchen, das der Gruppe beitritt, nachdem ihr Vater von Marshall Jackson getötet wurde. Mit ihren 18 Jahren ist sie das jüngste Teammitglied. Auf ihren Rachefeldzug gibt sie sich sehr mutig, wenn gleich auch nicht so übermütig wie Kate. Sie gleicht ihren Mangel an Kampfkraft mit Geschick und Verstand aus. An einer Mine in New Mexico findet Toyo statt. Mia nutzt ihre kleine Körpergröße, um sich in Fässern zu verstecken. Die können sich in Fässern verstecken. Diese besitzt Pfeile, Blendgranaten und Erdnüsse, um ihren Affen Mr. Leone und Feinde zu verwirren. Und hat ja so ein kleines Mini-Äffchen gehabt, ne? Ja. Ihr Blasrohr hat eine sehr kurze Reichweite, kann nur Pfeile abfeuern, welche nur minimalen Schaden anrichten. Seine eigentliche Wirkung liegt darin, Gegner mit einem Treffer in einem psychischen Wahnsinn verfallen zu lassen, sodass derjenige Feinde sowie Zivilisten attackiert. Da hat sich Assassin's Creed dran ganz schön bereichert. Was sind dieselben Pfeile, die diese durchdrehen, diese Berserker-Pfeile eigentlich. Sollte der Getroffene nicht erschossen werden, fällt er nach einer Weile in Ohnmacht. Ja, das sind die Berserker-Pfeile. Da hat sich Assassin's Creed dran bedient. Böse, böse. Ja, vielleicht gab es das auch schon irgendwann. Gibt bestimmt irgendeine antike Vorlage dafür. Es kann sein, ja. Ich fand die Reihe, also den Teil, absolut großartig. Eine der wenigen Spiele, die unglaublich gut auf Deutsch vertont sind. Und die man auch wunderbar auf GOG kaufen kann. Aber auch auf Steam, wenn sie im Angebot sind. Ich glaube, wenn sie im Angebot sind, für 1 Euro oder so, Teil 1 und Teil 2. Ja, also viel kosten sie wirklich nicht. Nö, allgemein kostet ein 5er, aber ansonsten kostet sie halt so um den Euro. Wenn sie halt im Angebot sind, was ganz cool ist. Den hast du gespielt, oder? Den habe ich gespielt, ja. Ja, der war richtig geil, hat unglaublich viel Spaß gemacht, hat auch sehr gut Bewertungen abgekriegt und ist meiner Meinung nach eins der unterschätzten Spiele der Welt. Weil, ja, es ist halt was für Liebhaber, also du musst schon ein gewisses Genre mögen. Ja, man muss es schon mögen, ja. Es ist ja nichts für den Otto Normal- und Gelegenheitsspieler. Nee, das stimmt. Da ist das Frustlevel zu hoch. Und Leute finden auch ein bisschen komisch, dass man mit Cowboys schleicht. Warum? Man schleicht doch sehr, sehr viel durch die Wüste. Ja, aber ich finde das ja komisch. Im Wilden Westen, hallo, bis du nachgeladen hast, bist du vielleicht schon erschossen worden. Da musstest du dich erst verstecken, bevor du nachlädst. Eben. Bevor die Leute überwussten, dass du da bist. Im Jahre 2006 erschien dann der zweite Teil der Reihe, Esperados 2 Cooper's Revenge. Und die Story, soweit ich weiß, war, dass dein Bruder getötet wurde von John Cooper wurde getötet. Und Cooper folgt den Spuren einer Verbrecherbande und stößt dabei auf die Machenschaften des skrupellosen Eisenbahnunternehmers Lester Lloyd Goodman. Dieser will sich Indianerland aneignen und arbeitet dabei auch mit US-Kavalleriesoldaten zusammen. Dabei erhält er Unterstützung von einem neuen Verbündeten, dem Häuptlingssohn Hawkeye, der wegen seines Wissens über die Verbrecherbande in Fort Wingate festgehalten wird. Desperados blieb sein Spiel mit Prinzip treu und ich habe den zweiten nie lang gespielt. Ich habe den, glaube ich, immer nur halb gespielt, also halb durchgespielt. Ich weiß aber nicht, warum. Du hast ihn halb gespielt. Ich fand ihn eigentlich immer gut, auch ich die Story. Auch. Auch wenn es eine Rache-Story war. Aber du weißt doch, das war wahrscheinlich die Zeit, es gab immer wieder irgendwas Neues, was uns abgelenkt hat. Ja, aber da war das so, ich hatte einen Kack-PC und konnte es nie durchspielen. Weil ich damals keinen guten PC hatte und es lief einfach nicht. Und ich hatte es auch nicht in die Hand, in die Finger gekriegt, weil es halt, weil es dann halt weil ich zu dem Zeitpunkt kein Geld hatte und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen miesen PC, das heißt, ich konnte es auch nicht spielen. Ich habe es erst Jahre später nachgeholt oder versucht nachzuholen. Ich bin aber nie richtig reingekommen in das Game. Mir gefiel die 3D-Engine nicht. Okay. Da war dieser Charme weg irgendwie. Ist immer noch ein sehr gutes Spiel, auf jeden Fall. Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären, warum ich es nie durchgespielt habe. Mit drin hat mich einfach immer die Lust verlassen. Ja, für mich war so der Charme dann weg, weil die 3D-Engine finde ich persönlich ziemlich hässlich und es hat einfach nicht gepasst zu dem Game, fand ich. Es war von dem, was ich gespielt hatte, eigentlich auch sehr gut. Die Figur Mia wurde dann durch den Indiana Hawker ersetzt. Du konntest die Kamera drehen, du konntest in der Ich-Perspektive durch die Gegend laufen. Also du konntest wirklich tatsächlich in den Charakter rein und in der Ich-Perspektive gegenlaufen und so auch schießen, soweit ich noch weiß. Aber irgendwie hat mir das nicht so Spaß gemacht wie der erste Teil. Der erste ist auch immer noch unerreicht, finde ich. Den zweiten hast du auch gespielt, ne? Also auch wie gesagt, du hast ihn auch nicht durchgespielt. Ja, es war so, Ich habe ja nur den ersten durchgespielt, muss ich ehrlich zugeben. Ah, okay. Aber ich finde halt den ersten tatsächlich bisher, von allem, was ich gespielt habe, unerreicht. Das stimmt, der ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Es ist halt schade, weil einer der Hauptentwickler bei Spellbound, der ist, glaube ich, auch verstorben zu dem Zeitpunkt dann, auch bevor der zweite Teil erschien. Oder nachdem der zweite Teil erschien. Oder währenddessen, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist halt, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber für mich erreicht es nicht mehr den Charme wie den ersten. Es sind auch ein paar weniger Missionen. Im ersten waren es 25 Missionen, im zweiten sind es 18. Dennoch, es war ein okayes Spiel, würde ich mal sagen. Der Teil, der danach erschien, war Heldorado. Kennst du den? Heldorado? Ja. Boah, nee. Sagt jetzt tatsächlich nichts. Es sollte ursprünglich ein Add-on sein zu Teil 2. Das ist nur 1, 2 und 3. Richtig, es sollte ursprünglich ein Add-on sein zu Teil 2, und zwar Desperados 2 Conspiracy. Allerdings kam es zur Trennung vom bisherigen Vertriebspartner Atari, weshalb die Erweiterung 2007 als alleinläufiger Titel auf den Markt kam. Da die Namensrechte bei Atari lagen, erschien das Spiel unter dem Titel Heldorado. Okay. Und der sagt einem nämlich überhaupt nichts, weil der so dermaßen einfach auf den Markt geworfen wurde, ohne Werbung, ohne alles, also er war dass einfach ich da. Selber, dass er einfach da war und ich bin selber irgendwann in dem Spieleladen auf dieses Spiel gestoßen. Hatte ich die 10-Euro-Version in der Hand, guck auf die Packung, Heldorado, hä? Guck auf die Rückseite und die Figuren aus Desperados klebten da drauf. So, hä? Krass. Hä? Nee, der ist komplett an mir vorbeigezogen. Ist er sehr, sehr vielen Leuten, weil er sehr unerfolgreich war und weil er im Prinzip so gut wie keine Werbung gekriegt hat. Ist halt sehr, sehr schade. Aber hast du es dann gespielt? Ich hab's gespielt, ja. Es war auch wieder in derselben Grafik-Engine wie Teil 2. Durchgespielt habe ich es nicht, aber auch nicht lang gespielt tatsächlich. Weil da war irgendwie, Ich bin irgendwie nie richtig dazu gekommen, dieses Spiel zu spielen, leider. Ich habe es mir gekauft, ich habe mich gefreut, dass ich es habe. Ich habe es installiert, habe ein, zwei Missionen gespielt, fand es voll super und habe es danach irgendwie vergessen. Okay. Und habe es auch nie richtig gespielt danach, irgendwie komischerweise. Das Spiel setzt nur wenige Wochen nach dem Sieg über den korrupten Eisenbahnmagnaten Lloyd Goodman an. Die Witwe, seine Witwe lässt McCoy entführen und ihn Gift injizieren, okay, das ihn schleichend töten wird. Es sei denn, Cooper, Doc und die restliche Gruppe übernehmen für Mrs. Goodman einige Aufträge. Diese verleitet sie, verteilen sich über 12 Missionen, darunter den Überfall auf einen staatlichen Wachentransport und ein Goldlager mit Schauplätzen in New Orleans, Santa Fe und dem Dorf Blackwater. Im Laufe des Spiels zeigt sich, dass Cooper Aufträge teils, dass Coopers Aufträge teils eines hinterlistigen Plans des mexikanischen Revolutionärs El Contardo sind, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden. Also richtig schön klischeehafte Story. Wie gesagt, das Spiel sollte eigentlich als Erweiterung für Diasperados 2 rauskommen. Wurde auch auf der Games Convention präsentiert. Es sollte den bereits für den Hauptteil versprochenen Movie-Mode nachliefern. Als neue Funktion wurden außerdem Combo-Aktionen zwischen zwei Spielfiguren eingeführt, wie etwa das Verschießen von Gasfallen in Zusammenarbeit mit Doc und mit Hawkeye. Im Jahr Januar 2007 wurde schließlich die Namensänderung und das Ende der Geschäftsbeziehung mit Atari bekannt gegeben. Ja, es war vermutlich gut. Gut, fachpressemäßig ist es vermutlich nicht so gut, so wie das hier aussieht. Es ist halt schade gewesen, dass das so schnell dann untergegangen ist. Sehr, sehr, sehr, sehr schade. Den hast du, also von Eldorado weißt du gar nicht, du wusstest nicht mal, dass er existiert. Ich wusste echt nicht, dass er existiert. Ich dachte, es gibt drei Spiele von Desperados. Nee. Nee, witzigerweise nicht. Dann kommen wir, auf der Gamescom 2018 kündigte der Publisher THQ, welcher zwischenzeitlich die Rechte an der Reihe übernommen hatte, den Nachfolger Desperados 3 an, der von dem Spielentwickler mit dem bescheuertsten Namen der Welt, Mimimi Productions, entwickelt wird, die vorher Shadow Tactics gemacht haben. Hast du Shadow Tactics gespielt? Blackboard. Ja, Blade of the Shogun. Da habe ich dich drauf gebracht, ja, ne? Auf das Game. Das ist auch ist sehr, sehr stark an Desperados und auch Commandos angelehntes Spiel. Unglaublich geil. Spielt in feudalen Japan. Richtig geil. Und das hatte so dieses, es hat sich so richtig gut angefühlt. Wieder so, die Grafik ist gut. Es ist so 2D, 3D gemischt. Richtig gut gemacht. Und es fühlt sich so an wie Desperados. Es wäre cool, wenn die ein neues Desperados machen könnten. Am 16. Juni 2020 wurde es veröffentlicht, Desperados 3 von den Mimimi Productions. Und ist ein Prequel und auch gleichzeitig ein Remake von Desperados und ist meines Erachtens der beste Teil der Reihe. Hast du Teil 3 gespielt? Ich habe die Demo gespielt und das mehrfach. Ich habe sie bisher noch nicht gekauft, aber allein die Demo, oh Gott. Es ist göttlich. So, so gut. Und wie viele Wege es gibt, diese Mission so zu lösen. Oh. Ja, es ist so gut. Manche Missionen, es hat nicht sonderlich viele Level, aber dadurch kannst du die Level so oft spielen und lösen, wie du möchtest. Ich habe echt für manche Level 3 Stunden gebraucht, um mich da durchzufighten. Es ist ja auch je nachdem, wie du das Level spielst, ob du es richtig, sag ich mal, brutalo spielst und versuchst, möglichst viele zu killen. Dann geht's schnell. Ja. Oder ob du versuchst wirklich nicht immer überall vorbeizukommen. Nicht immer. Ja gut, immer. Ich kenne nur das Demo-Level. Ja, du hast unglaublich viele Möglichkeiten. Du hast neue Fähigkeiten. Du hast den Showdown-Modus, wo du gleichzeitig mehreren Leuten mehrere Befehle geben kannst, die du dann mit einer Taste auslöst, die dann alle gleichzeitig ausgeführt werden. Es ist ein fantastisches... Du kannst auch richtige Fallen benutzen und stellen. Ja. Es ist ein fantastisches, großartiges, riesengroßes, die Karten sind riesengroß, riesengroßes Game, unglaublich gut. Da spielst du wieder John Cooper, Doc McCoy, diesmal Hector Mendoza, das ist im Prinzip der, der hat seine Bärenfalle Bianca dabei, kann mit 5 Leute anlocken, der hat seine Schrotflinte dabei, das ist richtig geil gemacht. Du kriegst wieder Kate und du kriegst eine neue Figur namens Isabelle, eine Voodoo-Praktikantin. Die mit einem Blasrohr kann sie entweder 2 Feinde miteinander verbinden, sodass alle Effekte gleichzeitig stattfinden. Das heißt, wenn du einen von den beiden erstichst, ja, stirbt der andere mit. Oder kann für kurze Zeit Gedankenkontrolle über einen Gegner ausüben. Und dann zum Beispiel kannst du mit dem dann zu den anderen Leuten hingehen und Leute so lange abknallen, bis er abgeknallt wird. Mit ihren Kräutern kann sie ebenfalls Verletzungen heilen. Ihre Katze Stella kann Gegner ablenken. Das ist halt, es ist ein fantastisches, großartiges Spiel. Absolut. Kate kann sich jetzt öfters verkleiden und so Gegner ablenken oder weglocken, wenn du Verkleidung findest. Mit ihrem Parfümfläschchen kann sie Gegner kurzzeitig blenden. Und sie kann auch, sie hat auch wieder so einen kleinen Revolver. Auch ganz gut. Hector, wie gesagt, der hat seine Bärenfalle Bianca. Die Leute mit einem Zack tötet, mit den Reinzeigen tötet sie. Er hat einen, er kann 2 Körper auf einmal tragen und hat einen Flachmann, mit dem er sich halt. Doc ist wie immer der Arzt, er hat sein Scharfschützengewehr, kann Gegner aus weiter Entfernung abknallen, seine Arzttasche kann Feinde anlocken und für kurze Zeit blenden. Das heißt, sie kann so eine Blendexplosion machen. Zudem kann er Fläschchen mit Betäubungsgas werfen und Wunden verarzten. Und John hat seinen Revolver, kann Leute wieder K.O. hauen. Er hat 2 Revolver diesmal. Also 2. Seinen normalen und den seines. Ja, der hat normalen und den seines Vaters. Deswegen kann er im Showdown-Bonus auch 2 Leute gleichzeitig angreifen. Ein Wurfmesser, so wie er verfügt, über Münzen, über gefälschte Münzen, den der Feinde kurzzeitig ablenken kann. Sie einfach mal kurz aus dem Weg zu locken. Ja, richtig. Oder du, wenn du siehst, dass jemand hinter einem Pferd steht, schmeißt du die Münze auf dem Pferd und das Pferd holt aus und haut die Leute kaputt. Das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Das funktioniert, ja. Und das fand ich auch eine richtig geile Funktion. Wird auch sehr oft, also habe ich auch schon sehr oft verwendet. Alle können, wie gesagt, ich glaube fast alle können schwimmen und tauchen. Großartiges Game. Kann ich nur jedem empfehlen. Verkauft, ich weiß nicht, ob es sich so nicht gut verkauft hat. Auf jeden Fall fand ich es richtig geil. Es gibt eine PS4-Fassung, so wie die Xbox One-Fassung. Ist mit dem Yay oder mit dem deutschen super tollen Computerspielkreis ausgezeichnet. Das heißt, es muss gut sein. Weil es einen deutschen Spielepreis kriegt. Ja, sicher. Richtig. Yay. Ja gut, es hat eine Münchner Entwicklerfirma, die Mimimi Games. Ich finde dieses Spiel absolut gottverdammt fantastisch. Und ich war so froh, als sie das angekündigt haben. Ich war so happy. Die hat mir direkt den Season Pass dazu gekauft mit 3 riesengroßen Extra-Level. Kann ich jedem empfehlen. Wenn man diese Spiele mochte, wenn man diese Spiele mag, holt euch um Himmels Willen Desperados 3. Es ist so gut. Es ist so verdammt gut. Du solltest es ich soll es mir kaufen und schauen, ob dann immer noch Desperados 1 mein absoluter Favorite ist. Ja, für mich ist Teil 3 einfach der beste. Bisher konnte keiner der anderen Teile, also für mich der zweite Teil, den ersten nicht vom Thron stoßen. Noch bevor es den zweiten Teil übrigens gab, hat sich Spellbound an 2 andere Games versucht. Ach ja. Nochmal in demselben Genre. Robin Hood. Und zwar einmal Robin Hood, die Legende von Sherwood und Chicago 1930. Gott, das Robin Hood war so mies. Nein, war es gar nicht. Also ich habe Desperados gespielt, super. Danach Robin Hood und ich bin nicht klargekommen auf dieses ständig irgendwelche Mauern hochklettern, wieder runterklettern. Mir hat was gefehlt. Ich fand das so geil. Da habe ich richtig drauf gefiebert auf dieses Game. Okay. Weil es kam raus und war noch ganz kurzer Zeit, kostete es 10 Euro. Und ich so, how? What the hell? Auf jeden Fall. Ich habe es mir für 10 Euro gekauft, habe es gespielt und dachte mir, deswegen kostet es 10 Euro. Ich habe es mir gekauft, habe es gespielt und habe es geliebt. Okay, krass. Absolut. Was hast du da geliebt? Eigentlich alles. Ich habe die Grafik geliebt, weil es mit wieder so in Desperados 1 ging. Das war ja noch, das war zu dem Zeitpunkt, wo der zweite noch entwickelt wurde. Das heißt, es war wieder so was Desperados-mäßiges. Die Figuren waren super, die Story war gut. Meines Erachtens, die Kämpfe waren sehr interessant, dass du so Sachen so auf dem Boden zeichnen konntest und zum Beispiel Rundumschläge zu machen oder einfach zuzustechen. Du konntest so Kreise auf dem Boden malen, wenn du gekämpft hast. Das Camp, was du hattest, fand ich so geil, dass du das so aufrüsten konntest und mit mehreren, und dass du Ressourcen sammeln konntest. Du hast mehrere Leute zu dir gebracht, die sich dir dann angeschlossen haben. Pro Mission haben sich mehr Leute dir angeschlossen. Du konntest Leute auf Missionen schicken oder sie selbst erledigen. Fantastisches Game. Unglaublich gut. Also mir hat es nicht so gefallen. So viel Spaß gemacht in dem Game. Also ich hatte so viel Spaß in dem Spiel, ehrlich. Es war richtig gut. Und Chicago sagt mir tatsächlich nichts. Chicago 1930, das sagt dir nichts. Nope. Du hast nie den Film Die Unbestechlichen gesehen? Filmshop? Ja, das ist im Prinzip das Spiel zum Film. Ah. Im Prinzip ist Chicago 1930 das Spiel zum Film Die Unbestechlichen. Nur aus zwei Versionen, aus zwei Sichten. Weil einmal kannst du die Guten spielen, das heißt Edward Nash. Und einmal kannst du die Bösen spielen, das heißt, du spielst einen der Mafia Associates und kannst dann auch der Böse sein und zum Beispiel auch NPCs abschneiden, wenn du da auch Lust hast. Chicago 1930 ist relativ unbekannt, weil es auch sehr viele Leute hat es nicht drauf angesprochen. Sehr viele Leute mochten es nicht, sehr wenige haben es gespielt. Ich habe es gespielt, ich habe es geliebt. Das war zu der Zeit auch, wo ich meinen, wo ich damals mein Knie ruiniert habe und ich im Gips daheim saß. Also habe ich Chicago gespielt, bin doof. Krass. Das weiß ich noch. Das war ein fantastisches Game. Für mich zumindest. Ich fand es großartig. Genau wie Robin Hood. Beide kriegt man übrigens, zumindest Robin Hood, auf KOG auch relativ günstig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Chicago 1930 auch bei GOG wird. Auf Steam gibt's das weiß ich. Ich habe es sogar mal zum Laufen gekriegt. Ja, es heißt Chicago 1930 The Prohibition auf Steam und kostet zurzeit 54 Cent. Wow. Krass. Und hat einen ausgeglichen bekommen. Immerhin noch. Yay. Ich fand's großartig. Es war halt, naja, es ist halt extrem erfolglos gewesen, das Ding, absolut. Aber ich fand's geil. Ich hatte damit mega viel Spaß. Aber gut, ich bin auch so jemand, wenn man mich kennt, weiß man genau, seltsame Spiele, die mag der Stefan. Aber das sind auch viele Perlen immer dabei. Ja, das stimmt. Nee, es gibt's nicht auf GOG, sondern tatsächlich nur auf Steam. Aber wie gesagt, gerade 59 Cent, warum nicht? Let's go. wie gesagt, ich fand Robin Hood so, also Robin Hood nochmal so geil, ehrlich gesagt. Ich fand das so geil. Nee, tatsächlich, ich habe wirklich Desperados erwartet und dann kriegst du so viel mehr Umfang dazu. Ja, es war riesig. Das fand ich dann tatsächlich furchtbar, hat mich damals echt überlastet von dem, was sie alles geboten haben. Ich hätte dem Spiel nochmal eine Chance geben. Ich fand das so gut gemacht. Weißt du, dass vor allem, wenn du halt die rumreist? Ich glaube ich nicht, nein. Aber, das wird ein bisschen schwierig heutzutage an den Games, die wir schon gespielt haben. Aber dennoch, wenn du Robin Hood magst, also ich zum Beispiel, ich liebe die Story von Robin Hood, und auch du sie diese Ritterzeit magst, dann ist es auf jeden Fall was für einen. Deswegen habe ich damit nicht so nicht viel anfangen gekauft, kann. Aber das Spiel hat mich einfach echt nicht eingefangen. Wie gesagt, wenn man nicht dafür mit anfangen kann, dann ist halt Geschmackssache auf jeden Fall. Also ich habe mich damals drauf gefreut, habe es mir gekauft und finde es fantastisch. Und finde es bis heute einfach eins der besten Games, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Absolut. Ja, ich würde hoffen, dass es nochmal was zu Desperados gibt von Mimimi Productions. Da hätte ich nichts dagegen. Das wäre ziemlich cool. Weil sie haben den dritten Teil so unglaublich gut hingekriegt. Es ist halt die Frage. Die haben, das letzte, was sie jetzt gemacht hatten, war ein Add-on zu Shadow Tactics, was extra nur für Steam erschienen ist, also nur für PC, nicht für Konsole, haben sie sich dazu entschieden, weil, glaube ich, die Konsole so nicht sonderlich viel abgegriffen, also nicht sonderlich viel gebracht haben, leider. Wobei die Konsolenfassung von Desperados 3 eigentlich sehr, sehr gut ist. Die Steuerung ist großartig und es läuft auch wunderbar, aber naja. Mal gucken. Die Unternehmen gerade, also was ich auf der Seite bei denen gelesen hatte, war, sie haben vor, eine neue IP rauszuhauen. Ich bin gespannt, ob sie bei den Taktik-Games bleiben. Ich hoffe es. Es wäre ziemlich cool, weil die Leute sind eine der letzten Spielefirmen, die sowas noch machen. Also die so eine Art von Games noch machen. Es wäre cool. Also ich würde mich freuen. Es wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ich mag solche Strategie-Themen echt mega. Ich auch. Es wäre halt richtig cool, wenn sie nochmal sowas in der Richtung machen. Ich hätte nichts dagegen. Absolut nicht. Mal gucken. Vielleicht kommt ja noch irgendwas raus. Also sie haben es genannt Codename Süßkartoffel. Das ist gerade das Spiel, an dem sie arbeiten. Sie wollen noch nichts dazu sagen. First selbst published and and the third real-time tactic game. Also das neue wird auch wieder real-time tactics und es ist eine brandneue IP. Neues Setting, komplett neuen Charakteren und eine originalen Story. Bisher weiß man nichts dazu, also nicht sonderlich viel. Ich bin absolut gespannt. Können Sie gern unglaublich viele Spiele davon machen, habe ich nichts dagegen. Was ist so ein bisschen Nische, dieses Genre, oder? Ja, man muss es mögen, man muss auch eine gewisse Frusttoleranz mitbringen. Das stimmt. Naja, es sind nicht umsonst die Speichern- und Laden-Games. Ja, aber du weißt ja genau, heutzutage ist die Frusttoleranz nicht immer sehr hoch. Ja, nein, überhaupt nicht. Es gibt nicht 1000 Milliarden Leute, die gerade Elden Ring spielen oder so. Überhaupt nicht. Ja, Frusttoleranz, ach, ich bitte dich. Aber bei Elden Ring, da geht es um einen Boss, den ich klatschen muss, wo ich mir von einem Boss stückweise die Taktik merken muss. Nicht, wo ich 2 Stunden in dem Spiel stehe, nur um mir von 25 bis 30 Gegnern die Bewegungsabläufe zu merken. Und wenn du dann einmal verkackst, weil du daneben geklickt hast, sind 2,5 Stunden Beobachtung, ohne dass du gespielt hast, für einen Eimer. Ja, weil du vergessen hast zu speichern. Und Elden Ring ist, ich gehe hin, denke, ich kann ihn besiegen, werde umgeklatscht und stell fest, fuck, nein, ich muss besser werden. Ja, genau, richtig. Aber das ist halt dann bei was raus ist, hat tatsächlich mehr auf taktisches Denken aufgelegt. Oder taktisches Stehen und Hoffen, dass es glatt geht. Und dann du beobachtest den einen NPC und denkst, oh, okay, alles klar, okay, jetzt kann ich da hin. Und in dem Moment hast du vergessen, dass der andere NPC ihm doch gegenübersteht. Nein, verdammt! Also drum, vielleicht Frusttoleranz trifft es nicht ganz, aber aus Mangel eines besseren Wortes. Das Schöne ist, die haben sich ja auch, Mimimi Productions hat sich ja auch im Trailer zu Teil 3 von Desperados drüber lustig gemacht, im ersten Trailer, den sie veröffentlicht haben, weil du hast eine Szene gesehen, die immer wieder gleich abgelaufen ist und es ist immer wieder einer von denen gestorben ist und immer wieder auf Laden gedrückt wurde. Geil. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, das sind halt Speichern- und Ladenspiele, richtig. Wie gesagt, ich liebe die Desperados-Reihe und ich fände es schön, wenn es da nochmal was geben würde. Wäre nicht schlecht. Leute, um Himmels Willen, kauft Teil 3. Er ist einfach großartig. Er ist gleichzeitig jetzt. Ihr braucht die vorherigen Teile nicht spielen. Kauft Teil 3. Um Himmels Willen, bitte kauft Teil 3. Er ist fantastisch. Kauft Teil 3. Ja, dann würde ich sagen, war es das, unser kleiner Abstecher in die Desperados-Reihe. Ich danke dir wie immer, Markus, dass du dabei war. Immer wieder gerne. Und ich verabschiede mich mit den Worten, macht, was immer ihr wollt, aber um Himmels Willen kauft Desperados 3. Macht's gut.